a sentire la relazione del dottor Brockman su la libellistica polemica concernente la questione del concilio apparsa nei paesi di lingua germanica, di lingua tedesca, tra il 1545 e il 1563, cioè esattamente negli anni del concilio. C'era stata certamente prima una produzione polemica di libelli, di opuscoli, di interventi a favore o contro il concilio, ma naturalmente la scelta della data, data l'argomento del nostro convegno, è proprio quella che si è sviluppata durante le tre sessioni del concilio e nei periodi intermedi. Prego, dottor Brockman. Signore e signori, sono molto onorato e vi ringrazio dell'occasione di poter parlare in questa sede. Vi ringrazio per la vostra comprensione, per il fatto di parlare nella mia madrelingua. È disponibile una traduzione simultanea del mio intervento, per la quale esprimo il mio ringraziamento ai traduttori. Sehr geehrte Damen und Herren, mit dem Konzil verband sich im Reich während der Reformationszeit bekanntlich eine doppelte Hoffnung. Dass eine allgemeine Kirchenversammlung die seit langem beklagten kirchlichen Missstände kurieren werde und dass sie den 1517-18 entstandenen, sich stetig vertiefenden Glaubensstreit zwischen dem reformatorischen und dem römisch-altgläubigen Lager, altgläubig hier in Anführungszeichen, beenden werde. Das Heilige Konzil, der Idee nach neben dem Papsttum geradezu Garant und Symbol der Einheit der Christenheit, wurde freilich bald, wie das Papsttum auch, selbst Streitgegenstand in der Auseinandersetzung der Glaubensparteien. Schon seit den frühen 1520er Jahren vertraten die Theologen der beiden religiösen Lager kontroverse Auffassungen über die Autorität, die Struktur und die Form eines christlichen Konzils. Spätestens in der Diskussion um die zunächst erfolglosen päpstlichen Konzilsinitiativen ab 1533 kam auch der Dissens der sich im Reich formierenden politischen Religionsparteien in der Konzilsfrage offen zutage. Umstritten war das Thema Konzil als Politikum in der großen Auseinandersetzung zwischen Habsburg und die Vorherrschaft in Europa sowie im spannungsvollen Verhältnis des Papsttums zu den beiden katholischen Rivalen auch über das Reich hinaus. Als das Konzil im Dezember 1545 in Form der päpstlich-katholischen Trienter Kirchenversammlung Wirklichkeit wurde, setzte sich der Kampf um das Konzil, so hat bekanntlich Hubert Jelin seinen ersten Band, den ersten Band seiner Konzilsgeschichte überschrieben, setzte sich der Kampf um das Konzil als Streit um das Tridentinum, seine Beschlüsse, sein Prozedere und seine politischen Implikationen fort. Bereits seit der frühen Reformationszeit schlugen sich die aktuellen Kontroversen um das Konzil im Reich auch in der Flug- und Streitschriftenliteratur nieder. Durch den Buchdruck, der während der Reformationszeit in Deutschland erstmals in großem Umfang als Instrument der Information und Propaganda genutzt wurde, gelangten die Ansichten der Fürsten, Theologen, Publizisten über das Konzil in die freilich noch auf eine kleine Bevölkerungsminderheit begrenzte Öffentlichkeit der Lesekunde. Auch der Streit um das bevorstehende, tagende, zurückliegende Trienter respektive Bologneser Konzil fand in der deutschen aktuellen Publizistik seinen Niederschlag. Das publizistische Echo auf das Trienter Konzil im Reich hat, eigentlich erstaunlich angesichts des traditionellen starken Interesses der Kirchen- und Profanhistoriker am Tridentinum und der seit geraumer Zeit erfreulich intensiven wissenschaftlichen Verarbeitung der früheren zeitlichen Flugschriftenliteratur, bislang in der Forschung wenig Beachtung gefunden. Eine Übersicht über das allerdings auch weit verstreute Schrifttum auf einigermaßen breiter, repräsentative Ergebnisse verheißender Quellengrundlage gibt es nicht, meines Wissens. Es erscheint daher sinnvoll, einmal eine größere Anzahl einschlägiger Schriften aus den Jahren 1545 bis 1563 mit dem Ziel einer Gesamtschau in den Blick zu nehmen und allgemein nach der Bedeutung des Themas Trient in der gleichzeitigen deutschen Flug- und Streitschriftenliteratur, nach der Bewertung der Form und der Früchte des Tridentinums durch die Publizisten der beiden religiösen Lager, nach Argumentationsschwerpunkten und Typen sowie nach den publizistischen Reflexen auf den Konzilsverlauf und die wechselnden konzilspolitischen Szenarien zu fragen. Im Folgenden sollen zunächst einige Angaben zum Quellenmaterial und zum statistischen Befund gemacht werden. Sodann wird vom Konzilsverlauf und den konzilspolitisch relevanten Entwicklungen der Reichspolitik als Bedingungsfaktoren der Konzilspublizistik die Rede sein. In einem dritten Schritt wird es um die Bewertung der formalen Seiten des Tridentinums, also Struktur, Teilnehmer, Prozedere usw., so in der deutschen Flug- und Streitschriftenliteratur und in einem abschließenden vierten Schritt um die publizistischen Reaktionen auf die Resultate. Das heißt also, die Dekrete des Konzils geben. Werfen wir also zunächst einen Blick auf das Quellenmaterial und den statistischen Befund. Wir kennen aus der Ära des konzilialen Ernstfalls, ich kenne aus der Ära des konzilialen Ernstfalls, im Jahr 1545 bis 1563, insgesamt 152 im deutschen Sprachraum veröffentlichte Flug- und Streitschriften mit Aussagen und Bemerkungen zu bevorstehenden, aktuell tagenden oder zurückliegenden Trienter respektive Bologneser Konzil, zu den päpstlichen Konzilseinberufungen oder den Trienter Konzilsbeschlüssen. 58 dieser Schriften, also mehr als ein Drittel, handeln ausschließlich, vornehmlich oder in weiten Teilen vom Themenkomplex Trient oder zielen jedenfalls in ihrer Aussage Absicht oder Funktion auf das Tridentinum. Die übrigen 94 Titel kommen auf das Konzil im Kontext anderer Themen, zum Teil auch ganz nebenbei, zu sprechen. Über die Bedeutung des Themas Trient in der zeitgenössischen deutschen Flug- und Streitschriftenliteratur lassen sich mangels entsprechender Gesamtstatistiken zur Publizistik im Reich und mangels vergleichbarer Studien zu anderen Flugschriftenthemen aus dieser Zeit keine ganz präzisen Feststellungen treffen. In Kenntnis unseres Quellenbestandes, von dem immerhin mit einigem Grund angenommen werden darf, dass er die meisten heute noch erhaltenen einschlägigen Schriften mit dem Hauptthema Trient erfasst, kann man aber doch so viel gesichert sagen. Der Themenkomplex Trient gehörte in den Jahren 1545 bis 1563 zu den wichtigen Gegenständen der deutschen Publizistik. Die Jahresverteilung unserer Schriften zeigt, dass er, wie zu erwarten, vor allem im zeitlichen Umfeld der Tagesperioden an Nachrichtenwert und Gewicht gewann. Die relativ höchsten Titelzahlen für die Schriften, deren Hauptgegenstand bzw. Interesse das päpstliche Konzil darstellte, entfallen auf die Jahre 1546, 1551, 1552 und 1563. Das Thema Trient erlangte freilich in der zeitgenössischen deutschen Publizistik, auch das ist deutlich, zu keinem Zeitpunkt eine ganz überragende oder beherrschende Bedeutung. Das Tridentinum hat im Reich nie eine Streitschriftenflut ausgelöst, wie sie etwa 1546-47 der Schmalkaldische Krieg oder mal darauf 1548-49 das Augsburger Interim nach sich zog. Differenziert man nach dem religiösen Standpunkt, so ist zunächst die zahlenmäßige Dominanz der protestantischen Titel gegenüber den katholischen bemerkenswert. Knapp drei Viertel der beigezogenen Schriften sind reformatorischer, nur ein Viertel ist katholischer Provenienz. Bei den Schriften mit dem Hauptthema Trient stehen 38 protestantische, 20 katholische Titel gegenüber. Auffällig ist ferner, dass bei den reformatorischen Schriften das Deutsche, bei den katholischen Titeln hingegen die exklusivere lateinische Sprache überwiegt. Mehr als drei Fünftel der katholischen Schriften wurden, soweit ich weiß, ausschließlich lateinisch publiziert. Bei den protestantischen Titeln beträgt der Anteil nicht einmal ein Viertel. Für die protestantische Publizistik der Jahre 45 bis 63 zum Themenkomplex Trienter Konzil muss daher eine, verglichen mit der einschlägigen katholischen Literatur, erheblich breitere Propagandawirkung veranstalten. Aus der Schar der protestantischen Theologen und Publizisten, die sich in ihren Flug- und Streitschriften zum Trienter Konzil äußerten, darunter Nikolaus von Amsdorf, Johannes Brenz, Martin Bucer, Heinrich Bullinger, Philipp Melanchthon, ragen wegen ihres besonderen Interesses für das Thema Konzil Matthias Flacius Illyricus und der ins evangelische Lager gewechselte ehemalige päpstliche Nuntius und Bischof von Kapodistria, Pietro Paolo Bergerio, heraus. 16 Titel aus unserem Quellenbestand, davon 7 Schriften mit dem Hauptthema Trient, stammen von Flacius und 15, davon 10 mit dem Trienter Konzil als Hauptthema von Bergerio. Inhaltlich weist die protestantische Publizistik, was das Thema Trient angeht, ein hohes Maß an Homogenität auf. Es zeichnet sich geradezu ein Kanon über die Jahre hinweg immer wieder aufgegriffener, abgeschriebener, modifizierter Standardargumente zu diesem Thema ab. Angesichts der geringen Zahl der einschlägigen Stellungnahmen lässt sich ein derartiger Kanon in der katholischen Publizistik nicht ausmachen. Wir haben es hier mit relativ wenigen verstreuten Wortmeldungen und Schriften zu tun. Einen Pamphletisten, der sich des Themas Trient langfristig und ähnlich intensiv wie etwa Flacius oder Bergerio angenommen hätte, gab es im katholischen Lager ganz offenbar nicht. Wobei ich einschränkend sagen muss, ich beziehe mich immer auf den deutschen Sprachraum. Damit komme ich zum zweiten Punkt, dem ereignisgeschichtlichen Kontext der Konzilspublizistik. Die beiden wesentlichen ereignisgeschichtlichen Bedingungsfaktoren der deutschen aktuellen Publizistik zum Tridentinum lagen in der wechselvollen Geschichte des Konzils selbst und in den konzilspolitisch relevanten Entwicklungen der Reichspolitik. Dass die Publikationsfrequenz der einschlägigen Publizistik von den päpstlichen Konzilsausschreibungen und den Tagungszeiten des Konzils abhing und dass der Konzilsverlauf und die Konzilsbeschlüsse der Publizistik die Themenvorgaben, versteht sich ja von selbst. Mit einiger Deutlichkeit zeichnen sich in der Publizistik aber auch die wechselnden konzilspolitischen Szenarien, die reichspolitischen Auseinandersetzungen um das Tridentinum ab. Von reichspolitisch zentraler Bedeutung und dementsprechend umstritten war insbesondere die Frage des Verhältnisses der deutschen Protestanten zum Trienter Konzil, genauer die Frage, ob und in welcher Form es zur Konzilsteilnahme der evangelischen Reichsstände und ihrer Theologen kommen werde und ob ihnen die Anerkennung der Konzilsautorität, Annahme der Konzilsbeschlüsse abgewogen werden können. Für die Anhänger der evangelischen Religion im Reich und den deutschen politischen Protestantismus, der reformatorisches Bekenntnis und reichsständisch-partikulare Interessen miteinander verband und aufeinander bezogen, stellte diese Frage buchstäblich eine Existenzfrage dar. Mit den Tagungsperioden des Trienter Konzils gingen sehr unterschiedliche reichspolitische Szenarien einher. Die erste Trienter Tagungsperiode begann noch in der Ära des politischen Pakts zwischen dem Kaiser und dem Schwalkaldischen Bund und endete, bevor der Versuch Karls des V. mit militärischen Mitteln die Vorherrschaft im Reich zu gewinnen abgeschlossen war. Die im Schwalkaldischen Bund organisierten protestantischen Reichsstände reagierten 1545-46 noch im Besitz politisch-militärischen Handlungsspielraums mit einem glatten Nein auf das Trienter Konzil. Zwei große, im Druck verbreitete Rechtfertigungsschriften legten 1546 die Gründe für die Ablehnung der päpstlichen Kirchenversammlung öffentlich dar. Seit dem Sommer 1546, das Tridentinum hatte gerade eben die ersten Dekrete verabschiedet, führte Karl V. bekanntlich mit päpstlicher Unterstützung Krieg gegen die Mitglieder des Schwalkaldischen Bundes. In des Kaisers Kalkül bildeten das Konzil und der Krieg komplementäre Elemente einer Politik, die die Zerschlagung der reichsständischen Opposition gegen die kaiserliche Autorität und zugleich die Wiederherstellung der Kircheneinheit im katholischen Sinne bezweckt. Die militärische Entmachtung des deutschen Protestantismus sollte die Konzilsteilnahme der Evangelischen sichern und die politischen Bedingungen für die Durchsetzung der Konzilsbeschlüsse im gesamten Reich schaffen. Taktische Gründe, vor allem die Aussicht, das protestantische Lager zu spalten, bewogen den Kaiser, den Krieg nicht erklärtermaßen als Kampf um die wahre Religion zu führen. Der Waffengang wurde öffentlich als Reichsexekutionsmaßnahme gegen ungehorsame Reichsstände stilisiert. Das protestantische Lager betrat dieser Stilisierung des Krieges als Reichsexekution gegen ungehorsame Fürsten in einer Fülle von Flugschriften entgegen, die nicht selten auch einen Zusammenhang zwischen dem Krieg des Kaisers und dem päpstlichen Konzil herstellen. Als tatsächliche Kriegsziele des Kaisers machten die Protestanten die Austilgung der wahren christlichen Religion, die Vernichtung der deutschen Minderheit und die Errichtung der Monarchia Universalis aus. Ganz im Sinne der These, dass der Kaiser mit seinem Vorgehen religiöse Gründe verfolge, interpretierte die protestantische Publizistik die kaiserliche Rüstung und den Krieg immer wieder auch als Reaktion auf die Nichtunterwerfung der Evangelischen unter das päpstliche Konziliarum, deren Zweck es sei, dem Trienter Konzil Geld zu verschaffen. Hier sehen nun zu, alle, die nach dem heiligen Evangelium etwas fragen, hieß es in einer protestantischen Flugschrift aus dem Jahr 1546, dass dies Blutbad, nämlich der vom Kaiser geführte Krieg, allen denen bereitet ist, die wieder das trientische Konzilium haben protestiert und dem Mitwissen ihren Glauben und Heil zu unterwerfen. Vereinzelt wurden das Tridentinum und seine Teilnehmer sogar als Mitanstifter des kaiserlichen Kriegsverbands angestellt. Die erste Trienter Tagungsperiode endete bekanntlich im März 1547, nachdem es in der Tagungsstadt Anzeichen für eine Epidemie gegeben hatte, mit der Verlegung des Konzils in den Kirchenstaat nach Bologna. Karl V., dessen großen Plan, aus der Position militärischer Stärke heraus ein Unionskonzil auf Reichsgebiet zu Wege zu bringen, damit die Basis entzogen wurde, protestierte in Bologna und Rom vergeblich gegen die Translation. Das Bologneser Konzil verlief infolge des Konflikts um die Translation und des Bruchs zwischen Kaiser und Papst paralysiert 1548-49 den Sand. Protestantische Autoren, namentlich Blasius und Vergilio, haben das Thema Translation immer wieder gerne als Spielmaterial für ihre antipäpstliche und antitridentinische Propaganda benutzt. Blasius interpretierte die Translation nicht ganz zu Unrecht, denn eine Minderheit kaiserlich orientierter Konzilsväter hatte sich dem Verlegungsbeschluss der Mehrheit ja verweigert und war in Trient geblieben, als Konzilsspaltung. Der Vorgang, suggerierte der Theologe seinem Publikum, lasse bereits erkennen, was von dem päpstlichen Konzil zu halten sei. Die innerkatholische Kontroverse um die Translation, nämlich zwischen Kaiser und Papst, die den Kaiser gewissermaßen zum Verbündeten und Kronzeugen gegen die päpstliche Konzilspolitik machte, wurde in der protestantischen Publizistik natürlich gerne herausgestellt. Die reichspolitische Situation im Vorfeld und während der zweiten Trienter Tagungsperiode war von dem Schmalkaldischen Krieg erkämpften Vormachtstellung des Kaisers bestimmt. Die neu gewonnene Machtposition versetzte Karl V. in die Lage, den evangelischen Ständen auf den Augsburger Reichstagen von 1547-48 und 1550-51 ein verklausuliertes, bedingtes Ja zu einem künftigen Konzil abzuwenden. Unter dem Druck der politischen Verhältnisse erschienen 1551-52, als die päpstliche Kirchenversammlung wieder in Trient tagte, tatsächlich erstmals Vertreter protestantischer Stände aus Brandenburg, Württemberg, Straßburg, Sachsen am Konzilsort. In Kursachsen und Württemberg wurden eigene Bekenntnisschriften zur Vorlage auf dem Konzil ausgearbeitet, die Confessio Saxonica und die Confessio Württembergica. Beide Bekenntnisse gelangten 1552 auch in Druck an die Öffentlichkeit. Während der politische Protestantismus in der Phase der kaiserlichen Vorherrschaft zu mancherlei Zugeständnissen in der Konzilsfrage bezogen war, betrieben evangelische Theologen und Publizisten, wie etwa Bergoglio, andere auch, allerdings weiterhin eine kompromisslos antitridentinische Propaganda und wandten sich gegen eine Teilnahme am päpstlichen Konzil. Für den Besuch des Trienter Konzils durch evangelische Gesandte scheint innerhalb des deutschen Protestantismus noch im Nachhinein Erklärungsbedarf, auch Rechtfertigungsbedarf bestanden zu haben. Der 1553 publizierte, von Johannes Brenz stammende Bericht über die Verhandlungen der württembergischen Gesandten in Trient deutet jedenfalls darauf hin. In den Jahren 1551-52, während derer die Frage einer Konzilsteilnahme der Protestanten unmittelbar akut war, erlangte auf der Ebene der Politik wie auch in der Publizistik auch die Frage des Freigeleits für die evangelischen Konzilsdelegierten besondere Bedeutung. Die Protestanten bezweifelten die Wirksamkeit der gewährten Sicherheitsgarantien und fürchteten natürlich, dass es ihrem Abgesandten in Trient, wie Johannes Hus, auf dem Konstanzer Konzil ergeben wird. Außerdem stellte sich mit der zweiten, wie später auch mit der dritten Trienter Konzilstagung, die Frage nach dem Verhältnis der aktuellen Kirchenversammlung zum vorherigen Konzil. Der Papst wollte das wieder einberufene Konzil 1550-51 und dann auch 1560-61 als Fortsetzung, als Kontinuation der früheren Tagungen, nicht als eine andere neue Kirchenversammlung aufgefasst wissen und lehnte eine Revision der schon früher verabschiedeten Dekrete auf der aktuellen Kirchenversammlung ab. Die protestantische Publizistik machte dem aktuellen Tridentinum seinen Fortsetzungscharakter zum Vorwurf und kritisierte heftig, dass auf dem wiederversammelten Kirchenkonvent an den Beschlüssen des vorhergehenden Trienter Konzils festgehalten werden soll. Von der zweiten zur dritten Trienter Konzilstagung veränderte sich das reichspolitische Szenario wiederum stark. Einen entscheidenden Wendepunkt markiert dabei der Fürstenaufstand von 1552. Er zog nicht nur die Suspension der zweiten Trienter Tagung nach sich, sondern beendete auch dauerhaft die Ära der kaiserlichen Prädominanz im Reich. Und er leitete jene reichspolitische Entwicklung ein, die zum Abschluss des Augsburger Religionsfriedens von 1555 führte. Der Friede von Augsburg errichtete, wie frühere Friedstandsregelungen, nur eine Interimsordnung im Reich, verzichtete jedoch auf eine konkrete zeitliche oder institutionelle Terminierung dieser Ordnung und schloss die Herbeiführung des Interimsendes durch eine der beiden zugelassenen Konfessionsparteien gegen den Willen der anderen aus. Die den Protestanten zugestandenen Rechte wurden, mit den Worten Moritz Ritters, nicht als einstweilige bis zu den Entscheidungen eines Konzils, einer Nationalsynode oder eines neuen Reichstags geltende gewährt. Sie sollten dauern, bis sie durch völlig freiwillige Vereinigung aller Stände unter einem Bekenntnis überflüssig waren. Kolloquien, Reichshandlungen, Nationalversammlung, auch das allgemeine Konzil fungierten im Augsburger Religionsfrieden nur noch als möglicher institutioneller Rahmen einer freiwilligen interkonfessionellen Verständigung, im Originalwortlaut einer christlichen, freundlichen und händlichen Vergleichung der Religions- und Glaubenssachen. Kraft des Religionsfriedens schützte das Reichsrecht, die protestantischen Reichsstände augsburgischer Konfession dementsprechend fortan auch vor dem päpstlichen Konzil. Der ehemalige Bischof Pietro Paolo Bergoglio hat offenbar sehr deutlich gesehen, dass der Augsburger Religionsfriede aus streng kirchlich-römisch-katholischer Perspektive als folgenreicher und unbefugter Eingriff in die Rechte und Aufgaben der kirchlichen Obrigkeit einschließlich des Konzils interpretiert werden musste. In dem Actiones due Secretarii Pauli Pape, einer Satire auf die päpstliche Konzilspolitik, die wir in einer Ausgabe von 1559 heranziehen, entrüstete sich Vergilius Kunstfigur, der päpstliche Sekretär. Der Augsburger Reichstag von 1555 habe das Konzil mit seinen in der Causa Religionis getroffenen Regelungen gewissermaßen bereits vorweggenommen. Dico iterum illos nostros adversarios, sub pretextu ac nomine commissiorum, concilium jam celebras. Die evangelischen Reichsstände reagierten 1561-62 in einer nach dem Ende der kaiserlichen Vorherrschaft und nach dem Abschluss des Augsburger Religionsfriedens reichspolitisch und reichsrechtlich weitaus günstigeren Position als 1551-52 auf das neu einberufene Trienter Konzil wieder wie 1546 mit selbstbewussten, scharfen Absagen, die dann auch alsbald im Druck verbreitet wurden. Statt des Trienter Konzils konnten sie jetzt nicht nur, wie bisher schon, die Abhaltung eines wahren christlichen Konzils, wie sie es verstanden, fordern, sondern im Hinblick auf das Trinitinum auch auf den Rechtsschutz des Augsburger Religionsfriedens von 1555 pochten. Ich zitiere: Sollte aber über Zuversicht ein solch Konzilium, nämlich ein wahres, allgemeines, freies christliches Konzil in Deutschland, nicht zu erhalten sein, und der Papst gleichwohl mit seinem vermeinten parteiischen Konzilium fortfahren, erklärten sie in ihrer Konzilsrekusation von 1562, so sind wir der untertänigsten Zuversicht. Eure kaiserliche Majestät werden uns nicht desto weniger bei dem zugesagten, bewilligten und beschlossenen, unbedingten, unwiderruflichen Religions- und Landfrieden gnädig schützen. Damit komme ich zum dritten Abschnitt, zur Form des Tridentinums als Thema der Publizistik. Im Mittelpunkt der zeitgenössischen deutschen Publizistik zum Trienter bzw. Bologneser Konzil stand die Frage, ob die angekündigte, ausgeschriebene, tagende, zurückliegende päpstliche Kirchenversammlung hinsichtlich ihrer formalen Merkmale, also Struktur, Teilnehmer, Prozedere, als legitimes christliches Konzil gelten könnte. Das Interesse der Publizisten an den formalen Aspekten des Tridentinums übertraf, aufs Ganze gesehen, wie es scheint, sogar das Interesse an den Ergebnissen, also an den Dekreten des Konzils. Die protestantische Publizistik zum Trienter Konzil, auf die sich ihrer starken und zahlenmäßigen Dominanz wegen unser Hauptaugenmerk richtet, suchte zu zeigen, dass formale Mängel das päpstliche Konzil zu einem Konziliarum, einem Unkonzil ohne Legitimität und Autorität, machen. Um einen Überblick über die protestantische Kritik an der Form des Trienter Konzils zu gewinnen, empfiehlt es sich, die einschlägigen Aussagen nach Argumentationstypen zu ordnen. Es lassen sich vier Haupttypen unterscheiden. Erstens die konzilstheologisch-prinzipielle Argumentation, zweitens die verfahrensrechtliche Argumentation, verfahrensrechtlich hier in Anführungszeichen, ich weiß nicht, weit der Terminus zeitgenössisch schon eingeführt ist. Die reichspolitische Argumentation drittens und der Verweis auf die menschlichen und fachlichen Defizite der Konzilsväter. Die Argumente des erstgenannten konzilstheologisch prinzipiellen Typs fußten auf dem zu Beginn der 1520er Jahre entwickelten eigenen reformatorischen Konzilsbegriff. Einem Konzilsbegriff, der sich in charakteristischer Weise von den herkömmlichen papalen und konziliaristischen Konzilskonzepten absetzt. Seit den frühen 1520er Jahren verwarfen die evangelischen Theologen und Publizisten die vor allem in der konziliaristischen Tradition vertretene und entfaltete Konzeption vom ökumenischen Konzil als prinzipiell geistbegnadeter, unfehlbarer, die Gesamtkirche per se vollmächtig und gültig repräsentierender Lehrinstanz. Sie stellten das Konzil ganz unter die ihrer Auffassung nach allererst Autorität stiftende Norm der Heiligen Schrift als einziger und hinreichend klarer materieller Glaubensquelle und die Konzilsdekrete grundsätzlich unter dem Vorbehalt der Schriftkonkurrenz. Sie betonten die eigene Urteilskompetenz des schrifterleuchteten Gläubigen gegenüber den Beschlüssen der Kircheninstanz Konzil. Und sie dachten sich das Konzil als einen Konvent aus Teilnehmern aller christlichen Stände, also nicht nur der kirchlichen Hierarchie, sondern auch der Laien, einschließlich der weltlichen Obrigkeit. Außerdem bestritten die reformatorischen Publizisten den Papst, die von diesem und von Papal ausgerichteten Theologen für ihn traditionell beanspruchten Vorrechte hinsichtlich des Konzils, namentlich das exklusive Einberufungsrecht, die Straflosigkeit vor der Gerichtsinstanz Konzil, das Recht, Konzilsbeschlüsse zu approbieren oder aufzuheben und überhaupt jeden Autoritätsvorrang gegenüber dem allgemeinen Konzil. Dem soeben skizzierten Konzilsverständnis nach stellte auch ein an sich legitimes Konzil zunächst einmal nicht mehr als eine irrtumsfähige Instanz des äußeren Kirchenwesens dar. Verbindlichkeit erlangten seine Beschlüsse nicht eigentlich Kraft konziliarer Autorität, sondern ihrer Schriftgemäßheit wegen. In der protestantischen Publizistik stieß dementsprechend schon die von katholischer Seite verlangte vorherige Verpflichtung auf das künftige Konzil und seine Dekrete auf Kritik. Dem Konzil selbst warfen die evangelischen Katholikisten, ausgehend von der neuen reformatorischen Konzilstheologie, zum einen vor, es werde auf untauglicher Grundlage urteilen oder habe bereits nach verfehlten Kriterien Entscheidungen gefällt. Sie wollten die Schrift als einzige oder jedenfalls als vornehmste Richtschnur im Konzil betrachtet wissen und werteten den Entscheid nach, ich zitiere, neuer Gewohnheit und neuen Dekreten, nach Menschenlehre und papstkirchlicher Tradition als schlimme Verwirrung. Zum anderen beklagten die Protestanten den Ausschluss der Laien und speziell der Fürsten vom päpstlichen Konzil und von der vollberechtigten Mitwirkung an den Konzilsentscheidungen, also insbesondere auch die Beschränkung des Stimmrechts auf die Bischöfe, und rücken damit an den Kern des römisch-papalen Kirchen- und Amtsverständnisses. Ich zitiere, die weigernde Laien, ebenso wohl als die genannten Geistlichen, Christen, auch in den Tod unseres Seligmachers getauft und also Glieder der Kirchen seien, erklärten die evangelischen Reichsstände in ihrer Rekusationsschrift von 1546, warum sollen sie dann von den Beratschlagungen und Erörterungen der Glaubenssachen abgesondert und ausgeschlossen werden? Was endlich drittens das Verhältnis des Heiligen Stuhls zum Tridentinum anbetraf, so wurde dem Papst verschiedentlich schon das Recht, die allgemeine Synode einzuberufen, grundsätzlich abgesprochen. Weil dies Aufgabe der weltlichen Gewalt, der Kaiser, Könige, Fürsten sei, und weil das päpstliche Berufungsrecht auf den nichtigen Primatsanspruch beruhe und mit diesem falle. Außerdem behauptete und suggerierte die protestantische Publizistik mit durchweg negativer Konnotation, das Konzil werde vom Papst dominiert werden oder sei bereits von ihm dominiert worden. Die Konzilsväter der ersten Trienter Tagung, hieß es etwa in einer protestantischen Flugschrift, hätten vom Papst nach Trient abgeordnet, dezidieren müssen, wie ihnen die Resolution von Rom auf der Ost zukommen. Die konzilstheologisch-prinzipielle Argumentation gegen die Form des Tridentinums hatte den Nachteil, dass sie kaum über das evangelische Lager hinaus konsensfähig war. Ihre Prämisse, der reformatorische Konzilsbegriff, wurde natürlich nur vom protestantischen Publikum akzeptiert. Es ist daher nicht weiter verwunderlich, dass das Hauptgewicht in der Auseinandersetzung der evangelischen Publizisten mit der Form des Trienter Konzils auf einem anderen Argumentationstyp, nämlich auf der verfahrensrechtlichen Argumentation, lag. Bei dieser Argumentation wurde die päpstliche Kirchenversammlung auf der Basis potenziell überkonfessioneller, konsensfähiger, verfahrensrechtlicher Grundsätze und mit dem Anspruch angegriffen, dem Konzil gegenüber den Standpunkt des allgemeinen Rechtsempfindens zur Geltung zu bringen. Die protestantischen Publizisten bemängelten vor allem, dass im künftigen, tagenden oder zurückliegenden Trienter Konzil der Papst und die Seinen, obwohl Streitpartei, zugleich die Position des Richters begleiten. Darin erblickten sie einen Verstoß gegen den Rechtsgrundsatz Nemo Judex in sua causa, die Regel, dass niemand in eigener Sache richten wird. Der Papst, seine Anhänger und die Trienter Konzilsväter insgesamt wurden in dreierlei Hinsicht als parteiisch und schon formal zum Richteramt im Konzil ungeeignet betrachtet. Allgemein wegen ihrer Gegnerschaft zur protestantischen Streitpartei, speziell im Hinblick auf die gleichzeitig ausgeübte Funktion des Klägers gegen die evangelischen und schließlich wegen ihres Status als beklagt, die in einem wahrhaft christlichen Konzil selbst Prozess und Verurteilung zu Gewärtigung hätten. Das Trienter Konzil, in das die Reichsstände gewilligt hätten, argumentierte in diesem Sinne 1551 Nikolaus von Amsdorf, sei unser angeklagt Widerpart und könne in keinem Recht, auch nicht in des Teufels Recht, unser Richter sein. Wer hat solche teuflische, unbillige Dinge je gehört oder erfahren, dass das beklagte Teil dem Kläger unverhört und unerkannt soll ein Urteil sprechen? Die deutschen Protestanten haben das Tridentinum überhaupt immer wieder öffentlich als ein in seiner Zusammensetzung parteiisches Konzil abzuqualifizieren versucht. Auch ohne, dass der Vorwurf der Parteilichkeit jedes Mal expressis verbis ausgesprochen oder die Unvereinbarkeit von Parteiinteresse und Richteramt eigens hervorgehoben worden wäre. Das Konzil dieses bestehe vornehmlich oder ausschließlich aus Mitgliedern des päpstlichen Lagers. Die Konzilsväter seien durch ihre Bischofseide dem Papst verpflichtet. Man habe romkritische Bischöfe vom Konzil ausgeschlossen. Der Papst werde die Zusammensetzung des Konzils und damit die Stimmenverhältnisse durch die Bestellung ihm ergebener Konzilsväter manipulieren. Die oder manche Konzilsteilnehmer seien auch äußerlich materiell von Rom abhängig. Die im Konzil versammelten Bischöfe stammen in einer protestantischen Schrift aus dem Jahre 1563 zu lesen, wüssten, dass ihr Wohlergehen ganz vom Papst abhängt. Viele seien am päpstlichen Hofe tätig und hätten dort Einkünfte. Viele lebten in Trient von päpstlichen Zuwendungen. Quis autem dubitet, thales ut vulgo dici volet, eius cantilenam cantaturos, cuius panem eccant. Zur verfahrensrechtlichen Kritik an der Form der katholischen Kirchenversammlung zählen sodann auch die vereinzelt in der evangelischen Publizistik geäußerte Behauptung, dass im päpstlichen Konzil keine Redefreiheit geherrscht habe oder herrschen werde, sowie der öfter begegnende, sachlich verwandte Vorwurf, die Protestanten seien hier nicht oder jedenfalls nicht angemessen gehört worden oder sie müssten gewärtigen, dass ihnen das in der Zukunft passiert. Das Konzil hieß das, missachtet das Prinzip des rechtlichen Gehörs, das Audiator et altera pars. Anschluss nahm die protestantische Publizistik, was diesen verfahrensrechtlichen Aspekt anging, insbesondere an der Behandlung der zur zweiten Trienter Tagungsperiode erschienenen Württemberger und Straßburger Theologen durch das Konzil. Ungehört hätten sie das Konzil wieder verlassen. Non auditi, contra top Caesarea et ipso Tridentinorum patrum promissa, quo actis sunt ab ihre. Die verfahrensmäßige Legitimität der päpstlichen Kirchenversammlung wurde in der protestantischen Publizistik außerdem durch die Behauptung in Frage gestellt, der Papst oder seine Legaten hätten den Trientern und Konzilsvätern die Lektüre protestantischer Bücher, also gewissermaßen die Kenntnisnahme der zu beurteilenden evangelischen Lehren, verboten. Und schließlich gehört zu den verfahrensrechtlichen Argumenten gegen das Tridentinum auch der Vorwurf, die Beschlüsse des aktuellen bzw. des künftigen Konzils stünden bereits im Vorhinein fest. Der Ausgang des Konzils sei gar nicht mehr offen, sondern präjudiziert. Konkret, die Entscheidung gegen die Protestanten und ihre Theologie sei bereits im Vorfeld oder zu Beginn des Konzils gefallen. Aus dem Ghetto der per se konfessionellen Gesetzten, in ihrer Überzeugungskraft von vornherein auf das eigene Lager beschränkten theologischen Konzilskritik im engeren Sinne, traten die Protestanten, wie mit den Argumenten des verfahrensrechtlichen Typs, auch mit der reichspolitischen Argumentation heraus. Im Zentrum dieser Argumentation stand die These, dass es eine Diskrepanz zwischen der Trienter Kirchenversammlung einerseits und dem von den Deutschen, von Reichständen, seit langem gewünschten und auf den Reichstagen geforderten Konzil andererseits gebe. Das Konzil entspreche nicht der bejahenswerten Norm des reichsständischen Konzilskonzepts. Der von Hause aus relativ inhaltsleere, dissimulatorische Konzilsbegriff reichsständischer Konzilsbegehren und konsensbetonter reichspolitischer Texte, den die vage Formel vom allgemeinen freien christlichen Konzil in Deutschland umschrieb, wurde dabei ausdrücklich oder stillschweigend mit den eigenen protestantisch-antirömischen Vorstellungen vom Konzil gefüllt und gegen die Trienter Kirchenversammlung gekehrt. Die reichspolitische Argumentation ermöglichte es den Protestanten, die eigenen Einwände gegen das Tridentinum als Gravamina des gesamten Reichs zu präsentieren und in der Konzilssache als Hüter und Verfechter allgemeiner Reichsinteressen aufzutreten. Sie ließ die protestantische Ablehnung des Trienter Konzils als reichspolitisch und reichsrechtlich gedeckt erscheinen. Zu den Einwänden gegen das päpstliche Konzil, die die Protestanten gerne in Form eines reichspolitischen Arguments vortrugen, gehörte insbesondere auch die Kritik am Konzilsort Trient. Der Konzilsort hieß, es liege nicht in Deutschland, obwohl die Deutschen bzw. die Reichsstände dies gefordert. Zu den konzilstheologisch-prinzipiellen, verfahrensrechtlichen und reichspolitischen Argumenten gegen die Form der päpstlichen Kirchenversammlung kamen schließlich noch Invektiven gegen die Trienter Konzilsväter hinzu, die deren persönliche und fachliche Eignung betrafen. Die protestantische Publizistik unterstellte den Teilnehmern am päpstlichen Konzil gravierende Defizite hinsichtlich der Glaubenshaltung, der Lebens- und Amtsführung, der allgemeinen und der theologischen Bildung. Ohne dass ich da in der Sache irgendeine Wertung geben möchte, kann man wohl sagen, dass dabei nur die ohnehin in der reformerischen und reformatorischen Propaganda seit langem verbreiteten klerus- und episkopatskritischen Stereotypen reproduziert worden. Die deutsche katholische Publizistik der Jahre 1545 bis 1563 hat auf die inhaltlich breit gefächerte, in vielen Schriften vorgetragene protestantische Kritik an der Form des Trienter Konzils offenbar kaum reagiert. Die Zahl der in diesem Zeitraum erschienenen katholischen Schriften mit dem Hauptthema Trient war ohnehin gering. 10 der mir bekannten 20 Titel verbreiteten zudem lediglich den Text der Einberufungsurne, Letare Jerusalem, Konzilsdekrete oder auf dem Konzil vorgetragene Predigten und Reden. Nur ganz wenige katholische Titel beschäftigten sich in apologetischer Absicht mit der Zusammensetzung, der Struktur und dem Ablauf des Trienter Konzils. Wegen ihrer Stellungnahme zu den formalen Aspekten des Konzils ausdrücklicher Erwähnung wert, sind immerhin ein 1552 in Basel gedruckter Dialogus super Concilii, die Tridentini Progressu et Successu, sowie die 1563 in Ingolstadt bzw. Köln publizierten Schriften zweier spanischer Theologen und Konzilsteilnehmer, Gaspar Cadillo de Villalpando's Apologia Editionis Concilii Tridentini und Pedro de Fuenteduenas Oratio pro Sacro et Ecumenico Concilio Tridentino. Das Bild, das diese Schriften von Tridentinum entwarfen, war natürlich das eines formal ganz einwandfreien Konzils, das für sich und seine Beschlüsse zu Recht gehorsam einfordern konnte. Der Historiker, der mithilfe der heute vorhandenen wissenschaftlichen Arbeitsmittel systematisch sucht, vermag die verstreuten Äußerungen katholischer Autoren zur Form des Tridentinums zusammenzutragen und zu überblicken, und für die meisten einschlägigen zeitgenössischen Kontroverspunkte auch in der katholischen Publizistik einzelne apologetische Bemerkungen oder gar eine ausführlichere Darlegung des römisch-katholischen Standpunktes nachzuweisen, Äußerungen etwa zu den Themen außerschriftliche theologische Erkenntnisquellen, Einberufungsrecht, Bindung der Konzilsväter an den Papst, Verlauf der protestantischen Konzilsgesandtschaft in 1551-52, zur Frage der Kommunizität der Trienter Kirchenversammlung, zur Eignung der Konzilsteilnehmer und zum Konzilsort Trient. Das zeitgenössische Publikum nahm die katholischen Äußerungen zur Form des Tridentinums freilich nicht, wie der daran interessierte Historiker heute, im Überblick, sondern, wenn überhaupt, nur ganz punktuell und sporadisch war. Die praktisch durchgängig lateinische Sprache der einschlägigen katholischen Stellungnahmen schränkte den potenziellen Adressatenkreis noch zusätzlich ein. Von einer wirksamen und propagandistisch gleichwertigen publizistischen Antwort auf die protestantischen Invektiven gegen die Form des Trienter Konzils kann daher keine Rede sein. Viertens und abschließend ist nur noch von dem publizistischen Echo auf die Beschlüsse des Tridentinums zu berichten. Die Trienter Konzilsdekrete sind, wie es scheint, in der Regel jeweils schon kurze Zeit nach ihrer Verabschiedung auf den feierlichen Konzilsessionen in Deutschland bekannt geworden. Dazu haben wohl vor allem die in Oberitalien, in Brescia, Padua, Venedig, in zahlreichen Auflagen hergestellten, quasi halbamtlichen Dekretdrucke beigetragen, die schnell ihren Weg ins Reich fanden und heute noch in großer Zahl in den Altbeständen der deutschen Bibliotheken vorhanden sind. Hinzu kamen, in geringerem Umfang, Einzel- und Sammeldrucke von Dekrettexten aus dem deutschen Sprachraum selbst. In der deutschen protestantischen Publizistik wurden die Entscheidungen des päpstlichen Konzils, vor allem die Dekrete dogmatischen Inhalts, immer wieder zum Gegenstand missbilligender Kommentare und Invektiven gemacht. Wobei auch hier, wie auch die protestantische Kritik an der Form des Tridentinums, eine publizistisch-apologetische Reaktion aus dem katholischen Lager fast vollständig ausblieb. Ich muss hinzufügen, es geht immer nur um die aktuelle Publizistik, nicht um gelehrte Traktate ohne einen weiteren, einen Anspruch auf einen weiteren Leserkreis. Die Kritik der protestantischen Publizistik an den Beschlüssen des Tridentinums konzentrierte sich hauptsächlich auf drei Dekrete aus der ersten Tagungsperiode des Konzils, die allesamt Kernbereiche der protestantischen Glaubens- und Kirchenlehre betrafen. Es handelt sich um das Dekret über den Kanon der biblischen Bücher und die Tradition aus der vierten Konzilssession vom 8. April 1546, um das Dekret über die Vulgata und die Schriftauslegung aus derselben Session und um das Rechtfertigungsdekret der 6. Konzilssession vom 13. Januar 1547. Im ersten der genannten Dekrete hielt das Trienter Konzil bekanntlich gegen das reformatorische Schriftprinzip daran fest, dass das Evangelium Jesu Christi in Libris Scriptis et Sine Scripto Traditionibus, in den Büchern der Schrift und in außerschriftlichen Traditionen, also nicht wie die Protestanten meinten, ausschließlich in der Bibel überliefert sei, und dass man Schrift und Tradition pari pietatis affectu ac reverentia mit dem gleichen Maß an Verehrung anzunehmen habe. Außerdem gab das Dekret ein Verzeichnis der zu den heiligen Schriften des Alten und Neuen Testaments zählenden Bücher und legte damit den katholischen Bibelkanon endgültig fest. Die Doktrin des Konzils über Schrift und Tradition wurde von der protestantischen Publizistik zu Recht als Angriff auf einen Lebensnerv der neuen Lehre, nämlich das lutherische Sola Scriptura, die Doktrin von der Schrift als einziger Glaubensquelle bewertet und dementsprechend vehement bekämpft. Auch der zweite Bestandteil dieses Dekrets, der Schriftkanon, ist in der evangelischen Publizistik oft kritisiert worden. Nach protestantischer Auffassung hatte das Konzil den Rahmen zu weit gesteckt und Texte zur Heiligen Schrift gezählt, deren dogmatischer Wert zweifelhaft war. Zum Beispiel die deuterokanonischen Bücher 1 und 2 Makkabäer, Tobit, Judith, Weisheit, Jesus Sirach, Baruch, sowie den Jakobus und den Judasbrief aus dem Neuen Testament. Die reformatorischen Theologen und Publizisten erblickten hinter der Kanonisierung der besagten Bücher die Absicht, eine biblische Grundlage für umstrittene katholische Sonderlehren, wie etwa die Lehre vom Fegefeuer oder vom Opfer für die Verstorbenen, zu gewinnen. Das zweite Dekret der Sessio IV, in dem die Trienter Väter die lateinische Vulgata zur authentischen Bibelfassung erklärten und die Gläubigen auf die Beachtung der verbindlichen katholisch-kirchlichen Auslegung der Heiligen Schrift verpflichteten, gehörte ebenfalls zu den bevorzugten Zielen protestantischer Invektiven. Was den Text der Heiligen Schrift anging, so bestritten die evangelischen Publizisten die Hinlänglichkeit der Vulgata und verwiesen auf die zuverlässige Umfassung in den originären Sprachen der Bibel, Hebräisch und Griechisch. Den Konzilsvätern warfen sie vor, mit dem verstellen zu wollen. Was die Exegese anlangte, so waren die Protestanten natürlich nicht bereit, die Papstkirche, wie es das Trienter Dekret forderte, als für die Schriftauslegung maßgebliche Normierungs- und Kontrollinstanz und ihre Bibelinterpretation als verbindliche Richtschnur zu akzeptieren. Das dritte Dekret, das in besonderem Maße der protestantischen Kritik anheimfiel, das Rechtfertigungsdekret vom 13. Januar 1547, wurde vor allem wegen seiner Aussagen zur Gnadengewissheit angegriffen. Im 9. Kapitel dieses Dekrets hieß es zwar, an der Barmherzigkeit Gottes und der Wirksamkeit der Sakramente sei nicht zu zweifeln. Zugleich wurde jedoch festgehalten, Niemand könne Zaptitudine fidei cuni non pot est sub esse falsum. Also mit allerletzter irrtumsfreier Gewissheit von sich wissen, dass er imstande der Gnade sei. In der evangelischen Publizistik wurde der Gedanke der Gnadengewissheit, dem in der reformatorischen Theologie hohe Bedeutung zukam, hingegen vehement verteidigt. Die Lehre des Rechtfertigungsdekrets zur Frage der Gnadengewissheit empörten sich etwa Matthias Flacius und Nikolaus Gallus, mache Gott im Himmel, der solche seine Gnade allen Gläubigen gewiss verheißet, zu einem öffentlichen Lügner und lege Christo als einen Knecht der Sünden und nicht als einen Vertilger derselbigen die höchste Schande und Unehre auf. Auf Melanchthons Kritik an den Trienter Aussagen zur Gnadengewissheit hat in seinem Vortrag gestern ja auch bereits der Professor Maron hingewiesen. Es versteht sich, dass das erste Propagandaziel der protestantischen Kritik an den Konzilsergebnissen auf der Sachebene lag, also die theologisch-ekklesiologischen Inhalte betraf. Die unchristlichen Doktrinen und Kirchenbräuche der Papisten sollten angeprangert, die eigenen Lehren öffentlich rehabilitiert werden. Die protestantische Publizistik hat sich aber auch gezielt des Hinweises auf die gottlosen Trienter Konzilsergebnisse bedient, um das Tridentinum als Instanz zu diskreditieren und das Publikum gegen das Trienter Konzil und seinen Lehrertrag insgesamt gewissermaßen zu immunisieren. Gelegentlich geschah das retrospektiv, also im Hinblick auf das zurückliegende Tridentinum, meist aber im Kampf um das aktuelle oder unmittelbar bevorstehende, neu ausgeschriebene Trienter Konzil. Dabei lassen sich drei charakteristische Argumentationsfiguren unterscheiden. Die Trienter Dekrete wurden erstens als Hinweis auf den wahren, bösen Charakter des Konzils gelesen, unter Berufung auf das Herrenwort über die falschen Propheten Matthäus 7, 16 und 20, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen, schlossen die protestantischen Publizisten von den Konzilsentscheiden auf den konziliaren Urheber zurück. Die Konzilsergebnisse wurden dann auch zweitens als warnende Exemplar und Präzedenzfälle präsentiert, aus denen sich ein düsterer Erwartungshorizont für das gesamte Konzil, eine ungünstige Prognose für künftige Konzilsbeschlüsse ergeben. Und schließlich drittens wurden Trienter Fehlentscheidungen, in Anführungszeichen, vor allem die Dekrete der Sessio IV, von denen schon Rede war, in der protestantischen Publizistik als präsumptive Grundlagen künftiger Konzilsberatung und Beschlüsse hingestellt. Auf diesen untauglichen Fundamenten, so behaupteten die protestantischen Publizisten, werde die Kirchenversammlung aufbauen, durch sie seien die künftigen Ergebnisse des Konzils bereits negativ präjudiziert. Meine sehr verehrten Damen und Herren, was die deutschen Religionsparteien und ihre Publizisten 1545 bis 1563 in der Konzilsfrage oberflächlich noch verband, war das öffentlich erklärte Ja zu einem Konzil. Der Konzilsgedanke besaß im Reich nach wie vor Anziehungskraft. Auch die Protestanten, die der Kircheninstanz Konzil an sich viel Skepsis entgegenbrachten, wollten nicht als prinzipielle Konzilsverächter gelten und befürworteten und forderten immer wieder ein Konzil. Schon lange war allerdings erkennbar, dass Katholiken und Protestanten ganz unterschiedliches meinten, wenn sie Konzil sagten. Die evangelische Publizistik, die das protestantische Nein zum Tridentinum in die deutsche Öffentlichkeit trug, führte dem zeitgenössischen Publikum klarer denn je vor Augen, dass das Konzil, das Einheit hätte stiften sollen, längst zum Streit gegenstand. Und so hat es Martin Heckel einmal prägnant formuliert, zum Symbol der Entzweiung geworden war. Auch die Versuche der Protestanten, ihre Kritik am Tridentinum mit allgemein konsensfähigen Argumenten zu begründen, konnten dies Bild im Grundsatz nicht verwischen. Das außerhalb des Dissenses stehende Religionskonzil erwies sich öffentlich sichtbar als Illusion. Und die politischen Realitäten verhinderten, dass das katholische Trienterkonzil den Protestanten aufoktroyiert und gewaltsam zu einem Unionskonzil gemacht werden konnte. Das Reich gab sich in dieser Situation bekanntlich mit dem Augsburger Religionsfrieden eine vorläufige Friedensordnung ohne endgültige Lösung des Religionsproblems. Die Geltung und die Rezeption des Tridentinums blieb im Rahmen dieser Ordnung auf die katholischen Reichsteile beschränkt. Das Tridentinum war damit, und ich zitiere noch einmal Martin Heckel, praktisch zum Partikularkonzil einer partikularen Bekenntnisgemeinschaft im Paritätischen Reich degradiert. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ringraziamo di cuore il dottor Brockmann per questa relazione serena, seria, lucida, intelligente come è l'impressione che dà il suo autore incontrandolo. L'argomento era particolarmente interessante perché affronta una letteratura di controversia, di polemica, che il Concilio di Trento è stato il primo grande concilio che ha potuto avere dopo l'invenzione della stampa, quindi con la diffusione non soltanto in strette cerchie, ma una cerchia più diffusa degli argomenti. Sono questi scritti di propaganda, che ancora non potevano chiamarsi così perché il sostantivo diventato famoso in tutte le lingue del mondo non c'era ancora, non era stata istituita la Congregazione de Propaganda Fide 1622, dai cui metodi e dai cui modi è nato il sostantivo moderno, comunque era di propaganda, e questo è praticamente interessante perché esasperando in una maniera di solito parziale, unilaterale, i temi, riesce anche a far capire, più forse di trattati o di libri scientifici o generali, quali sono i punti vivi della frizione. Lo studio sugli opuscoli di propaganda del Concilio Vaticano I e del Concilio, in parte anche adesso, Vaticano II, spiegano quanto sia importante questo lavoro.